Land. Sie brachen jeden Widerstand. Es dauerte nicht lang, da war das gewonnen. Das man ihnen 1848 genommen. Sie kämpften geschlossen, mit Geist und Verstand. So war das Deutschland, was man heute verbannt. Wie Stahl, vor langer Zeit waren wir noch hart.